A3C. Sie ist fast nicht mehr ansprechbar. Frau Tiegel, Sie werden gleich einschlafen. Ich lege Ihnen noch ein Kissen unter den Kopf und jetzt halte ich Ihnen eine Maske vor den Mund. Nicht erschrecken. Darüber bekommen Sie Sauerstoff. Gabi, stell den Flow auf 15 Liter und 100% Sauerstoff. Dann bekommt sie 2 Milligramm Midazolam. Ist die Absaugung angestellt? Ja, willst du den Tubus in Golfschlägerposition? Nein, ganz normal gebogen. Versuchen Sie ganz normal ein- und auszuatmen. Rocuronium aufgezogen? Ja, ich habe auch Sukzi, Ketamin und Disoprivan. Ketamin 100 Milligramm und 90 Milligramm Rocuronium. Habt ihr den Klappspatel da? Ja, liegt bereit. Okay, Frau Tiegel, Sie schlafen jetzt ein. Ketamin 100 Milligramm und jetzt Rocuronium 90 Milligramm. Laryngoskop. Sven, bitte mal von links auf den Kehlkopf drücken. So?